Lektion 1 Übung F A Beispiel Soll ich heute kommen? Ja, komm heute. Ja, komm heute. Ja, komm heute. Bitte beginnen Sie. Soll ich heute kommen? Ja, komm heute. Soll ich den Helm nehmen? Ja, nimm den Helm. Soll ich alles machen? Ja, mach alles. Soll ich nach Wien fahren? Ja, fahr nach Wien. Soll ich bis 6 arbeiten? Ja, arbeite bis 6. Soll ich im Büro warten? Ja, warte im Büro. Soll ich noch hier bleiben? Ja, bleib noch hier. Danke.